Das waren gerade Natives Loves You, eine Band aus Luxemburg. Die Mitglieder kennen sich alle von der Schule, haben aber unterschiedlichen Background, kommen ja aus Spanien, Frankreich, Finnland und den USA. Und bringen sie auch unter in ihrem Multikulti-Sound, der so ein bisschen nach radiotauglichem Pop klingt hier auf ihrem Album The Eighth Continent. Wir hörten Natives Loves You mit ihrem Song Scarlet Brown. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Alistair Roberts. Jessica Pratt ist mit dabei. BC Camplight, Kitty, Daisy and Louise, The Dodos. Es gibt was von einem gewissen, Liam Hayes. Und hier kommt die neue Single von The Go Team. Scene Between von The Go Team. Die haben ihr letztes Album Rolling Blackouts auch schon vor einigen Jahren rausgebracht. 2, 3 dürfte das locker hier sein. Und damit auch so ein bisschen das Ende von The Go Team, zumindest vom bisherigen Go Team, eingeleitet. Die Band hat sich in unterschiedliche musikalische Projekte aufgesplittet. Man hat geheiratet, Kinder bekommen, unterrichtet, das wahre Leben kennengelernt sozusagen. Und Kopf der Band, Ian Parton, ist wieder zurückgegangen zu seinen alten Wurzeln. Wurzeln. Das heißt, er stöbert Plattenkisten durch, die er auf dem Flohmarkt findet, und da ja Sounds zu finden, die er dann samplet für seine Songs. Und das soll wieder so in die Richtung gehen. Das neue kommende Album, welches irgendwann im, ich schätze mal, März, April erscheinen wird. The Scene Between, schon mal daraus die erste Single von The Go Team. Sehr viel ruhiger geht es jetzt weiter mit einem Herren aus Schottland. Er heißt Alistair Roberts. Fiction so full. seeker and a friend of the people. To hold them in equal was ever my goal. But sometimes a glimmer of evil comes creeping. I don't know much then, but I know I've done. Much more than the bleakness of a beast of a moon. I owe you forever the way I betrayed you, till I may repay you. I gave you a song. I owe you forever the way I betrayed you. Alastair Roberts hörten wir mit seinem Song Hurricane Brown. Der Herr kommt aus Schottland, obwohl er eigentlich in Schwaben geboren wurde, aber in Schottland ist er dann aufgewachsen. Macht auch schon seit über 20 Jahren Musik, anfangs mit einer Band namens Appendix Out. Ganz, ganz toll, wie die damals haben drei tolle Platten veröffentlicht. Und ja, damals klang er noch eher so wie die schottische Version von Will Oldham, also Bonnie Prince Billy. Hat sich dann immer mehr Richtung schottischen Folk bewegt musikalisch, bringt mal Platten raus, für wirklich nur Traditionals covert und mal auch Platten, wo er eigene Songs zum Besten gibt, die trotzdem klingen wie schottische Folk-Traditionals. Und so eine veröffentlicht er diese Woche. Einfach nur Alastair Roberts, betitelt wie sein eigener Name. Und ja, wir hören nochmal rein mit The Final Diviner, ein weiterer Song hier von Alastair Roberts. Disaster thrives in every place it goes. Still on my face a frown and smile, I'm ever striving to be master. As though the thing my brain denies, my soul accepts, and so the struggle shows. I saw a crowd of cunning folk a cluster around the ingle nook. And when the final diviner spoke, they all did heed him, saying every move the player makes, the puzzle makers made before. In solitaire or tug of war, there is no freedom. Tinier mind there is inside him. children standing by the barker's booth. But when the inner controller spoke, I just ignored him, saying every grove you worship in, the Son of Man's already been. You go within the name of Tom, you die of boredom. Lay the toys of warfare down, yet still arise and be victorious. We'll join our hands in friendly bonds, and we will rise and kick the world for us. We'll lay the toys of warfare down, break any law that would restrict us. We'll join our hands in friendly bonds, and we will kick the world for kicks. Song The Final Diviner von Alistair Roberts, der seit gut 10 Jahren in Glasgow auch lebt und mit Alistair Roberts diese Woche sein neues Album veröffentlicht. Ich frage mich, was die schottische Jugend, die Stadtjugend aus Glasgow zu solcher Musik sagt, ob die davor flüchtet, weil das total altbacken klingt, oder ob die das richtig gut finden und das cool finden. Cool sind auf jeden Fall die Nächsten, auch ziemlich Vintage-mäßig unterwegs, eher im Stil der 40er, 50er Jahre Rock'n'Roll, Kitty, Daisy and Louis. Can't you see that? I got my man, yeah, a boy. Kitty, Daisy and Lewis machen hier ganz klassischen Vintage-Sound mit feinstem Vintage-Equipment, das Ganze aufgenommen in einem oder mit einem 16-Spur-Analog-Studio und ja, die Musik ganz klar angelehnt an 50er-Jahre-Musik mit viel Blues, Rockabilly und Swing mit dabei, die drei Durham-Geschwister, wirklich drei Geschwister, die Kitty, Daisy und Louis heißen, in einem Londoner Vorort namens Kentish Town aufgewachsen und veröffentlichen diese Woche ihr drittes Album, The Third, betitelt und ja, die Musik da drauf wie gewohnt. Die Platte kommt nicht ganz heran an den Vorgänger Smoking in Heaven, der vor 3 Jahren erschien. Vielleicht liegt es daran, dass sie das erste Mal einen Produzenten dabei hatten, und zwar niemand geringer als Mick Jones, der früher mal mit The Clash Musikgeschichte schrieb, der hat hier diese Platte produziert. Noch bei dem nächsten Song mit zu hören, Feeling of Wonder. Hier kommen Kitty, Daisy and Lewis featuring Mick Jones. Of Wonder, das waren Kitty, Daisy and Lewis, The Third, ihr neuestes, ihr drittes Album. Wenn die Band auf Tour geht, deswegen ist die Mutter dabei und spielt Kontrabass, also eine sehr musikalische Familie. Ich glaube nicht, dass sie auf die drei noch aufpassen muss, das können sie untereinander, glaube ich, doch selbst auch ganz gut machen. Liam Hayes als nächstes, der kommt aus Chicago, hat früher mal mit der Band Plush einige schöne Platten veröffentlicht, hat dann bei dem Film High Fidelity mitgespielt und hat dort einen Auftritt gehabt als Performer sozusagen, Soundtracks gemacht für Coppola-Filme und jetzt als Liam Hayes mit Slurrup eine schöne, spannende Platte veröffentlicht, von der wir den Song Nothing Wrong hören. Don't you know it's gonna be this way? As long as you imagine, don't you know you can't change a thing too? It's going to change you first. Don't you know it's just not like that? doesn't help that you don't know what you can say when you say it right. Oh, you know it's so hard coming around in a second, you know, coming around again. I'd like to set you right this time now. Ja, den Sunday Service und das Rauschen und Knistern gerade eben im Song, das gehört dazu. Wrong Hand hörten wir von Jessica Pratt von ihrem neuesten, von ihrem zweiten Album On Your Own Love Again. Und das Ganze ist Album der Woche hier beim Sunday Service. Jessica Pratt kommt aus San Francisco, hat schon mal eine Platte veröffentlicht vor, na, ich glaube letztes Jahr war das erst. Das Album hieß einfach nur Jessica Pratt betitelt. Zumindest kam sie hier letztes Jahr erst raus oder das war schon vorletztes Jahr. Egal, ich möchte jetzt nicht so festlegen mit den Jahreszahlen. Auch damals schon sehr, sehr folklastig, sehr rudimentär das Ganze, nur mit Gitarre und mit Stimme instrumentiert. Und sie macht es wirklich wunderschön. Ich meine, sie ist geboren, 87, macht Musik, als ob sie 67 gerade hätten. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Ihre Mutter hat sie aufwachsen lassen, hat sie mit solcher Musik konfrontiert und sie hat es irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Noch ein Song von Jessica Pratt, der heißt A Game That I Play. People's faces blend together like a watercolor you can't remember in time. Thank you. Tja, das war nicht zwei, sondern wirklich nur ein einziger Song, der hier ja in einer Übergänge sozusagen, Game That I Play, das war Jessica Pratt, der Song vom neuen Album On Your Own Love Again. Sie wird mit vielen Leuten verglichen, Joni Mitchell zum Beispiel und anderen Leuten, oder auch Janis Joplin. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, sie eher erinnert so an Leuten wie Linda Perrex oder Vashti Bungeon. Das sind eher Leute oder Frauen, zumindest vor allem aus der Folk-Ecke aus den 60er Jahren, die nur mit Gitarre und mit Gesang eigentlich ähnliche Intimitäten verbreitet haben damals. Nur dass Jessica Pratt das jetzt im Jahre 2015 macht. Also ihr Album On Your Own Love Again ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer Song kommt hier und der heißt Grey Cedars. Turn the pages of a book, 'cause I can't even look at the words they tell me what they say. I can't even try to read the words sometimes. Jessica Pratt hörten wir mit Grey Cedars, die Sängerin aus San Francisco hier mit ihrem Album On Your Own Love Again. Album der Woche, dazu auch mir auf unserer Homepage unter sundayservice.de. Es gab harte Konkurrenz für sie, denn ja, auch die Dodos aus San Francisco veröffentlichen diese Woche ihr neuestes Album. In the Wit heißt das. Aber da die fünf vorherigen Alben von den Dodos, glaube ich, hier schon Album der Woche waren, dachte ich mir, Jessica Pratt wäre auch mal an der Reihe, obwohl sie es auch schon zum zweiten Mal jetzt wurde. Ich rede zu viel. Hier kommen die Dodos mit dem großartigen Track Competition. Competition. repetition. Das waren The Dodos. Man muss zugeben, der Rest des Albums kann mit diesem Übersong nicht mithalten. Und ja, das ist schon wirklich eine außergewöhnliche Nummer, die für mich jetzt schon auf jeden Fall in die Top 10 2015 gehört. Competition von den Dodos. Individ heißt das neueste, das sechste Album von Merrick Long und Logan Krüber. Die beiden kommen aus San Francisco, machen seit Jahren tolle Musik, tolle Platten. Live sind sie großartig, sind zu dritt auf der Bühne, noch einem Gastmusiker mit dabei und veröffentlichen tolle Platten am laufenden Band. Auch die neue ist super, mit vielleicht ein, zwei Songs drauf, die sich ein bisschen zu ähnlich sind und ein bisschen Länge haben dadurch vielleicht, aber trotzdem kein Abbruch. Das ist auf jeden Fall Meckern auf hohem Niveau her. Und hier kommt nochmal Dodos mit Goodbye and Endings. Well, I should have known you'd get So, BC Camp Light. BC, das sind die Initialen des Menschen dahinter. Brian Christincio heißt er und sein Lagerfeuer hat er ein bisschen abgegeben auf dem neuesten Album How to Die in the North. Da klingt es teilweise dann eher nach schönsten 60s Pop. Das war das Sunday's First für heute. Letzter Song heute kommt von Man Without Country von ihrem Album Maximum Entropy. Hier der Song Dead Sea.